Zeiten gehen. Wo ist der Sinn in diesem Leben? Zeiten kommen, Zeiten gehen. Mann, ich werd's nie verstehen. Zeiten kommen, Zeiten gehen. Mann, ich will dich nie mehr sehen. Von mir aus schönes Leben, adios, auf Wiedersehen. Zeiten kommen, Zeiten gehen. Wo ist der Sinn in diesem Leben? Zeiten kommen, Zeiten gehen. Mann, ich werd's nie verstehen. Zeiten kommen, Zeiten gehen. Mann, ich will dich nie mehr sehen. Von mir aus schönes Leben, adios, auf Wiedersehen. Denk zurück an die Zeit, voller Glück, voller Streit. Lernten wir uns beide kennen auf dem Trip der Gewalt. Und ich tipp, diese Zeilen bringen Stift hier zum Schreiben. Es geht wie von Geisterhand, bin dafür nicht zu beneiden. Kapuze auf, setz den Weg im Regen fort. Hab die Bilder noch im Kopf, guck, ich seh mein Leben dort. Und nicht hier, muss weg vom Ziel. Um die Mitte noch zu finden, fehlt mir leider noch sehr viel. Hab keine Zeit, muss die Fort hier beschreiten. Guck, ich bin für dich da, will dich an Orte begleiten. In meinen Zeiten und in allen Welten kämpfe weiter, werde scheitern, spiele leider nicht den Helden, nein. Denn dafür bin ich viel zu schlau, muss Gedanken nicht verschwenden, nur an diese eine Frau. Es wird grau, guck, der Himmel färbt sich schwarz. Ein Glück bist du jetzt weg und ich wieder am Start. Zeiten kommen, Zeiten gehen. Wo ist der Sinn in diesem Leben? Zeiten kommen, Zeiten gehen. Mann, ich werd's nie verstehen. Zeiten kommen, Zeiten gehen. Mann, ich will dich nie mehr sehen. Von mir aus schönes Leben, adios, auf Wiedersehen. Zeiten kommen, Zeiten gehen. Wo ist der Sinn in diesem Leben? Zeiten kommen, Zeiten gehen. Mann, ich werd's nie verstehen. Zeiten kommen, Zeiten gehen. Mann, ich will dich nie mehr sehen. Von mir aus schönes Leben, adios, auf Wiedersehen. Schnitt meinen eigenen Film, hab meinen eigenen Willen. Wollte Stress immer vermeiden, wollte eigentlich chillen. Doch nix da, dieses Leben voller Wichser. Deswegen schreibe ich solche Songs und pack sie in den Mixer. Aha. Zeiten kommen, Zeiten gehen. Und ich war nur am Hängen, weit gekommen in meinem Leben. Bin ich nicht, ey, jetzt mal ohne Witz. Ich bleib weiter nur ein Kid auf der Suche nach dem Glück. Und ein Stück hatte ich schon in der Hand, doch das Glück entschied sich für den nächsten Schwanz. Ey, komm mit, wie ein Tritt ist der Shit, der mich trifft. Und ich sitz, kann ich stehen, doch ein Schritt kann ich gehen in den Abgrund. Gib den nächsten Fakt und überwache diese Szene wie ein guter Wachhund. Gib mir ein Nacht und dein Leben voll mit Tränen. Ich bleibe wach und muss weiter überlegen. Zeiten kommen, Zeiten gehen. Wo ist der Sinn in diesem Leben? Zeiten kommen, Zeiten gehen. Mann, ich werd's nie verstehen. Zeiten kommen, Zeiten gehen. Mann, ich will dich nie mehr sehen. Von mir aus schönes Leben, adios, auf Wiedersehen. Zeiten kommen, Zeiten gehen. Wo ist der Sinn in diesem Leben? Zeiten kommen, Zeiten gehen. Mann, ich werd's nie verstehen. Zeiten kommen, Zeiten gehen. Mann, ich will dich nie mehr sehen. Von mir aus schönes Leben. Matthias, auf Wiedersehen. Zeiten kommen, Zeiten gehen. Zeiten kommen, Zeiten gehen. Zeiten kommen, Zeiten gehen. Mann, ich will dich nie mehr sehen. Von mir aus schönes Leben, Matthias, auf Wiedersehen.